Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Heute geht es um Was wird gespielt? Viel Spaß auf der Bühne. Komödien Sondheim und das junge Musical Wiesbaden. Mein Erlebnis mit dem Musical in Deutschland und in Wiesbaden im Besonderen im letzten Jahr 2023. Und das ging vom Sommer in den Winter und dort habe ich mir einiges anschauen können. Wenn man einige Wochen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden verbringt und sich für Theater interessiert, so trifft man überall auf Menschen, die mit dem hessischen Staatstheater vor, auf und hinter der Bühne verbunden sind. Sie sind auf Plakaten zu sehen und sie wandeln auch besonders abends durch die Straßen der Stadt, wenn sie frei haben, treffen sich auf einen Glühwein oder wohnen in Hotels oder privat bei denen, die dem Theater verbunden sind. Da ist der Bariton, den man im Hotel begegnet, der morgens ein Frühstücksritual mit präzise vor sich ausgelegten Utensilien vollbringt, sich dann genauso ordentlich auf den Weg zur Probe ins zu Fuß zu erreichende Theater macht. Er kommt aus Georgien und spielt am Staatstheater den Iago in der Wiederaufnahme der Oper Othello. Noch, so liest man in der Presse, sei diese Aufführung nicht gesichert, aber ein Sänger muss proben, also ist er hier und wartet auf ein Zimmer im Haus der Künstler des Theaters. Und er erzählt, dass er eine weitere Rolle in Darmstadt singen wird, nämlich den Vater Germont in der Aufführung von La Traviata. Ein Winter in Deutschland mag weniger kalt sein als in Georgien, denkt man sich. Und er freut sich über die Fragen und taut besonders auf, als ich ihn bitte, ob er in seiner Landessprache für die georgische Betreuerin einer lieben alten Freundin ein frohes Fest wünschen könnte. Dass er einer Radiojournalistin und Opernliebhaberin begegnet ist, freut ihn ganz besonders. Später begegne ich einer der Hauptdarstellerinnen des urkomischen Stücks Im Dunkeln, das ebenso im Staatstheater im sogenannten kleinen Haus der Theaterbühne gespielt wird. Die dick in Gummikostüme wie Tennisbälle gewandeten Darsteller des Theaterensembles sind durch diesen Kostümeinfall bei gerade diesem Stück physisch gut abgesichert, denn sie könnten dabei durchaus auch hoffentlich schadlos von der Bühne purzeln. Sie stolpern umeinander herum, wenn das Licht angeht, und wenn es ausgeht und sie mit Taschenlampen hantieren, sollten sie angeblich in den dunkleren Szenen gut sehen können, wir das Publikum aber leider nicht in diesem Verwechslungsspaß. So, mal weniger und mal mehr kann man sehen. Man trägt Möbel hin und her auf dieser Bühne und diese stehen schief herum, um die Situationskomik mit der unsinnigen Geschichten und viel Slapstick zu vervielfachen. Die Lacher kommen entsprechend und das Stück ist gut besucht. Nach der Vorstellung oder an freien Tagen, denn der Weihnachtsmarkt macht bei Glockenschlag 9 abends punktum zu, begegnet den Schauspielern dann bei Glühwein an einem der vielen Winzerstände. Sind Sie's? Ja, na wunderbar. Ruhm ist Ruhm. Und nachdem ich Sie von Ihrer bekannt komischen Seite gerade erlebt hatte, kann ich meine Bewunderung aussprechen. In diesem Stück hat sie das wohl verdient. Und statt der Autogrammkarte gibt es ein Foto. Aber gerne. Diese Saison spielt sie auch die Hauptdarstellerin Stella im Tennessee Williams Stück Streetcar Named Desire, damit parallel zum Ulk eine sehr dramatisch ernste Rolle. Die Saison ist vollgepackt mit einer Bandbreite von Stücken für diese und die anderen Schauspieler des Staatstheaters. Fast jeden Abend eine Aufführung in den 4 Aufführungsstätten vom großen Haus bis zum kleinsten Studio. Ich begegne im Flur meiner Privatunterkunft einem der 4 Hauptdarsteller von Sondheims Follies, nämlich dem Ben, Thomas Maria Peters, der auf dem Weg in die Proben ist. Als ich erzähle, dass ich am Abend im Publikum sein werde, fragt er, wo ich säße. Er wolle zum Abschied hinübergrüßen. Das macht den Theaterbesuch persönlich, aber das Publikum an Silvester geht in die Hunderte und freut sich, mal nicht die Fledermaus, wie fast immer, zu sehen. Und nachdem ich ihn am Silvesterabend schauspielend, singend und sogar in Stiefeletten elegant die Treppe mit Ab- und Vorsicht hinunterfallend gesehen habe, alle Achtung, das hat er gekonnt gemacht, erlebt habe, konnte ich ihn am Frühstückstisch nochmals beglückwünschen und zu seinen nächsten Plänen fragen. Er lebe zum Teil mit Familie in der Schweiz und werde im Sommer 2024 in dem sehr komischen Stück Noises Off, auf Englisch heißt es so, in der Nähe von Wiesbaden spielen. Er habe dies immer schon einmal gewollt. Also kommt dieser Termin in den eigenen Wunschkalender, denn ich kenne das Stück von Aufführungen in den USA und würde es mir gerne wieder ansehen. Bereits zweimal hatte ich es, dass mit britischem Slapstick-Humor in drei Akten ein Stück im Stück beleuchtet gesehen. Peters schreibt beschreibt treffend die Handlung und ich erinnere mich sehr gut von vorne und von hinten der Bühne und dann wieder im dritten Akt bei der Aufführung des Stücks im Stück. Dabei gehen jedes Mal unendlich vielmal die Türen auf und zu. Ein absoluter Spaß, wie ich auch bei der Aufführung des Stücks im Dunkeln erlebt habe. Ein ähnlich auf Situationskomik ausgerichtetes Schauspiel, auch dies im Repertoire des Staatstheaters, The Play That Goes Wrong, hatte ich auf Wiesbadens Bühne im Sommer gesehen, und zwar im Sommer 23. Auch hier spielt die Kulisse mit vielen beweglichen und fallenden Requisiten eine Hauptrolle und die Schauspieler versuchen, alles zusammenzuhalten. Seit Jahren ist dieses Stück auch in New York City auf der Bühne. Charlie Chaplin hätte seine Freude gehabt, denn dieser Humor ist klug, aber einfach universal. Mit der Sparte Oper hat man sich geholfen, denn seit der Met in New York City als erste Übertitel eingeführt hat vor einigen Jahren, hat sich ein breiteres Publikum darauf eingelassen. Die Zauberflöte wurde für 2023/24 mit einer Szene, die in Floridas tropischen Dschungel spielen könnte, und dem schlafenden Prinzen Tamino, der eine Python diesmal statt eines Lindwurms an der Seite hat. Man überlegt derzeit, ob man diese verwilderten Eindringlinge im Dschungel fangen und gar essen könnte, in Florida nämlich. Diese Schlange ist in einem Korb und die Sache sieht für Floridianer durchaus heimisch aus. Papageno ist nun nicht voller grüner Federn, man denke bitte an den Tierschutz, seit es all die Daunengegner ob der tragischen Rupferei gibt, sondern nachhaltig im mit kleinen Papageien bedruckten Pyjama auf der Bühne, vielleicht auch von Florida und seiner College-Mode abgeschaut, denn hier in Florida laufen die Studenten im Schlafanzug und faux-pelzbesetzten Badeschläppchen über den Campus, ein Überbleibsel der Covid-Zeit, wo man vom Bett aus studieren konnte. Aber wenn auch die Bühnenbilder und Kostüme bei Regietheater immer ein stilistisches Abenteuer bleiben, so sind die Geschichten der Opern wohlbekannt und stehen meist nicht zur Inszenierungsdebatte. Sprache allerdings wird als Element eingesetzt, die Fledermaus hier mit allerlei extra Ungarisch hoch aufgeführt. Und mit den Musicals ist das auch so eine Sache. Man übersetzt Sprechtexte sowieso zum Verständnis der Handlung ins Deutsche, aber auch oft die Songs vom Englischen ins Deutsche, damit ein gerade hier neues Crossover vom Kino zum Live-Theaterpublikum die Story hautnah miterlebt. Hierzu gibt es in Wiesbaden das sogenannte Junge Staatstheater Musical. Mit einem aus halbprofessionellen Darstellern bestehendem Ensemble mit seinem eigenen daraus hervorgehenden Stars. Dazu spielt live eine Band mit Klavier, Gitarren, Schlagzeug, Trompete, Bass und so weiter. Zu den Stars des jungen Staatsmusicals Wiesbaden gehört der in Chile geborene Schullehrer bei Tage Tim Speckhardt, der mit seinem Gesangs- und Tanztalent zwar nicht einen Travolta in den Schatten stellt, aber den Jüngeren durchaus zum Idol werden könnte. Seine Partnerinnen wechseln pro Stück, aber bei den männlichen Darstellern scheint die Wahl besonders für die Hauptrollenbesetzung auf ihn zu fallen. Die weiblichen Hauptrollen gehören ebenfalls zu ein paar wenigen, wie in Flashdance Denia Gilberg, Zweitbesetzung Angelina Kraus, diese sehr gut und das Ensemble arbeitet gut drumherum. Sieht man sich die zurzeit laufenden Musicals, die übrigens sehr beliebt und meistens fast ausverkauft sind, an, besonders um die Feiertage, wenn die Familien zusammen ins Theater gehen, so ist die Auswahl der seit Jahren von Broadway bekannten Musicals mit Titeln wie Fame, Chicago und Flashdance gut auf der Bühne des Kleinen Hauses bzw. Wartburg-Theaters als Nebenveranstaltungssaal des Wiesbadener Staatstheaters im Programm. Die Darsteller sind gut, das Bühnenbild gut und der Abend bringt Energie ins Publikum. Auch wenn dieser, außer dass man Spaß hatte, wenig mehr im Gedächtnis bleibt. Bei Fame ist der Brückenschlag in die USA nicht nur zu dem 1983 entstandenen Film, der Vorbild war, sondern sogar für mich zu der in Tampa Bay lebenden und in Largo, Florida 2022 mit nur 63 Jahren verstorbenen Hauptdarstellerin des Films, Sängerin Irene Cara als Coco Hernandez, bekannt durch die Songs Fame und Flashdance, für die sie große Preise gewann, geschlagen worden. Um beim Musical zu bleiben, im großen Haus der Hauptbühne des Staatstheaters, konnte man 2023 noch das Musical Cabaret erleben, dessen Geschichte von dem im Film mit Liza Minnelli und Joel Grey besetzten Rollen einen für das deutsche und amerikanische Publikum verschiedenen Ausgang bei den Bühneninszenierungen hat. Nun gab es auch das neu ins Programm aufgenommene Follies von Sondheim. Und auch in Mainz, dem ebenso vom professionellen Schauspielensemble des Mainzer Staatstheaters gespielten kleinen Horrorladen Little Shop of Horrors zu den Weihnachtsfeiertagen 2023. Ich habe es mir angesehen, ich kannte nur den Film. Um sich mit deutschen Fassungen von großen Musicals von Weltruf wie Hamilton, ich sah die in Hamburg bis Oktober 23 einzige nicht englischsprachige Inszenierung, also auf Deutsch und von Miranda abgesegnet, und sehr, sehr gut übrigens, zu befassen. Unser Interview mit Hamilton-Star Gino Emnis können Sie im Oktober 2023 in unserem Archiv übrigens abrufen, muss man in die großen Theaterhäuser, die auf Musicals spezialisiert sind. Dazu nach Hamburg, Stuttgart und Berlin, die alle unter einer Firma Stage Entertainment den deutschen Musicalmarkt beherrschen. Oder mal nach Füssen zum Theater unterhalb Neuschwansteins. Die wieder das Musical Ludwig, das neue Musical Siegel und Schreb haben es geschrieben, Zeppelin und eben Gastspiele, wie auch neuerdings in der Alten Oper Frankfurt zu sehen war, bringen. In Frankfurt lief nochmals das in Berlin lange spielende Kudamm 56, das ich mir im Vorjahr angeschaut hatte, als Vorläufer übrigens nochmal für Kudamm 59, das neue Musical, das nach der Fernsehserie auch jetzt auf der Bühne ist im Jahr 2024. Da, wie gesagt, in Berlin seinen Start hatte. Diese beiden befassen sich mit deutschen 50er-Jahre-Geschichten und der Geschichte und dieser Fernsehserie, wie gesagt, nachempfunden. Und zwar mit sehr gutem Erfolg und ich fand auch sehr authentisch, wenn man die Fernsehserie kennt. Die ist übrigens noch in der Mediathek zu sehen, der Fernsehstationen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF.de waren. Während diese neuere Geschichte eine ganze Nostalgiewelle nutzt, nämlich die 50er Jahre, und die Jugend in Leder und Petticoat mit viel Tanz und Rebellion auf die Bühne bringt, sind eben Musicals wie Sissi, Ludwig oder gar Zeppelin eigentlich kein Export nach Amerika. Die Ausnahme mögen Les Mis oder auch Hamilton sein, die es also auf beiden Kontinenten gut schaffen, auch mit geschichtlichen Themen zu punkten. Weil es hier nämlich auch um große Rivalendramen geht. Da sind zwei Männer, die sich nicht lieben und die, wie gesagt, übereinander gewinnen und einander ausspielen wollen. Und die eingängige Musik von vielen gesungen, international, meist in Englisch und in vieler Munde. Auch Graf Dracula in Musicalform hat es nach dem Film Tanz der Vampire doch nach New York geschafft, aber da eben auf Englisch. Wer also 2024 Musicals in Deutschland sehen möchte, hat die Wahl zwischen nach Deutschland kommenden Broadway-Stücken und das auf kleineren oder größeren Bühnen und eben auch im Staatstheater Wiesbaden und denen auf europäisch-geschichtlichen Ereignissen beruhenden, wie auch, wie gesagt, zuletzt dieses von Ralf Siegel vertonte Musical Zeppelin. Für mich steht noch dieses Musical Zeppelin auf dem Spiel, auf dem Plan, das ich noch sehen möchte. Kudamm 59 kenne ich noch nicht und, wie gesagt, Ludwig in jetzt, glaube ich, seiner dritten Inkarnation in Füssen auf dem Plan. Vielleicht hat unsere Sendung Sie neugierig gemacht auf das Hessische Staatstheater Wiesbaden 2024-25 unter neuer Leitung von zwei Damen, zwei Intendantinnen, eine für Sprechbühne und eine für Oper zuständig. Sicherlich dürfen wir sehr gespannt sein auf diesen Wechsel nach vielen Jahren. Othello wurde übrigens zur Freude des georgischen Opernsängers doch aufgeführt. So war ihm also auch in Wiesbaden noch längere Zeit des dort Singens erhalten geblieben. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bitte gehen Sie in Oper, in Musical. Haben Sie viel, viel Spaß. Und denken Sie an mich. Und denken Sie vielleicht doch mal zurück an diese netten Hauptdarsteller in dem Staatstheater Wiesbaden, die da wirklich Musical ganz gekonnt auf die Bühne bringen und tagsüber noch zusätzlich einen Hauptjob erledigen. Alle Achtung! Ihre Susanne Nielsen am Mikrofon und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, Bye Bye und seien Sie nett zueinander und bleiben Sie vor allem gesund. Zusammen mit unserem Produzenten Bill Davidson und wir wünschen Ihnen eine tolle Woche, bis wir uns nächstes Wochenende wiederhören. Tschüss! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke, eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit, schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Zum Jahresende 2023, Anfang 2024 bringen wir Ihnen wieder ein Update von der amerikanischen und deutschen Kinolandschaft. Ich, Susanne Nielsen, habe sie für Sie gesehen und bringe Ihnen jetzt ein Resümee. Martin Scorseses epische Story, sie dauert 3,5 Kinostunden, bringt uns wieder eine amerikanische Historie, die es wert ist, erzählt zu werden. Mit Spannung erwartet handelt Killers of the Flower Moon mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen von skrupellosen weißen Geschäftemachern, die den Ölsegen der eingeborenen Osage-Bevölkerung in ihre Hand zu bringen suchen. Angesprochen wird die menschliche Gier nach Geld und im Speziellen die Ausbeutung derer, die zu Reichtum kamen, obwohl man ihnen ihren Lebensraum nach und nach